Meister Schimmel steckt mit Verstand, will er nicht trinken, den Kopf in den Sand. Und der Fuhrmann hängt dem Gaul den Sack vors Maul. Tode Zaremba von schöner Gestalt braucht ihren exquisiten Unterhalt. Und ihr Mann trägt wie ein Gaul den Sack vorm Maul. Nicht mehr das, was ihm vor Jahren im Nacken saß. Bluts goldene Nase sieht man nicht, ein Sack verbirgt sein Gesicht. Schwager Detlef im Safari ist scharf auf das, was ein Playboy mal trug. Und sein Kopf steckt, welch Geschmack, im Kakisack. Fand ein Sack hüpfen statt. Sackhüpfer Martin war grad am Ziel, als er benommen zur Seite fiel. Was nützt ihm der Hass?